Religionen durch den Regen und den Sturm. Schauen an ihre Blicke, es ist nebelig und kalt. Diese trügerische Stille, unheimlich dieser Wald. Und immer wilder tobt das Wetter, ein Orkan peitscht durch die Nacht. Sie spüren den heißen Zornengötter, die Saat des Hasses ist entfacht. Die Saat des Hasses im Zucken der Blitze, im lodernden Schein über sie bricht ein Sturm der Vergeltung herein. Ihre Schädel verrotten im Laub, hängen in Bäumen, liegen im Staub. Knochen, Leichen zwischen den Eichen geendet als Aas, den Tieren zum Fraß. Im Moor und im Sand auf germanischem Land. Hier unter ein schwarzer Schatten, kein Germane ist zu sehen, währenddessen sie schon lange weiter ins Verderben gehen. Guerillataktik, Blitzangriffe auf das eingeschlossene Heer. Die Menschen sitzen in der Falle, nun gibt es kein Entkommen mehr. Kein Entkommen im Zucken der Blitze, im lodernden Schein über sie bricht ein Sturm der Vergeltung herein. Ihre Schädel verrotten im Laub, hängen in Bäumen, liegen im Staub. Knochen, Leichen zwischen den Eichen geendet als Aas, den Tieren zum Fraß. Im Moor und im Sand auf germanischem Land, ihre Gebeine in Sümpfen verstreut, alle haben sie es bitter bereut. Ihre Leichen als sichtbare Zeichen gemetzelt wie Vieh. Jetzt mussten sie ihre Zeit, sie ist um, hier in Barbarikum. Und da kommen diese Germanen, diese Barbaren, und wagen es den römischen Adler an den Staub zu werfen. Solange Rom besteht, hat es noch nie in seiner Geschichte eine solche Schande erlebt. Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Wo sind meine Legionen? Varus, mein Feldherr, komm, sag mir warum. Sie liegen zerstreut und zerstückelt, fern in den Sümpfen von Barbarikum. Im Zucken der Blitze, im lodernden Schein, ein Sturm der Vergeltung brach über sie herein. Der Sturm der Vergeltung brach über sie herein.